Es ist 21 Uhr geworden, meine Damen und Herren. Wir kommen nun zum Hörspiel. Ein tarokanisches, also österreichisches Hörspiel erwartet Sie heute am ersten Tag des Jahres. Produziert in Wien vom Schweizerischen Rundfunk zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Österreichischen Rundfunk. Das Tarokkanische also hat schon in der Produktionsgemeinschaft gewisse Formen angenommen. Der Titel des Spiels, zu dessen Personen auch der Hörer zählt, im Stück Franz genannt, ist Monika Monzer. Und der Autor stammt aus dem Burgenland und heißt Franz Zalto. Vor Jahresfrist sendeten wir übrigens sein erstes Hörspiel Pinkel City, ebenfalls im tarokkanischen Stil. Bei Franz müssten Sie sich nun allerdings in einen österreichischen Hörer versetzen, der in der Regel katholisch getauft ist und noch immer in einer barocken Welt zu leben scheint. Dabei kommt die Ordnung der Dinge ein wenig durcheinander. Er führt spielerische Willkür das Zepter und ein paar beliebte Vorstellungen, nicht nur von der Dichtung und was ein Hörspiel sein könnte, werden erschüttert. Tarokkanisch halt. Erster Teil im Sanatorium. Guten Abend, lieber Hörer. Du befindest dich auf einer Rennstrecke deiner Wahl. Montreal, Monza oder Monaco. Irgendetwas mit Mon, wie Monika. Auch wenn du in letzter Zeit nur noch selten an diese Frau gedacht hast. Damit du nicht länger namenlos hier herumstehen musst, wurde beschlossen, dich Franz zu nennen. Ein garantiert unauffälliger Name. Wahrscheinlich der dezenteste, den wir in unserer Sprache haben. Franz passt für jedes Alter, zu jeder Körpergröße, zu jedem Charakter. Intelligente tragen diesen Namen ebenso problemlos wie weniger Intelligente. Schüchternen steht er nicht weniger gut zu Gesicht wie denen, die gern laut und hemdsärmlich auftreten. Du bist unzufrieden mit deinem Namen? Nun, das sind am Anfang fast alle. Aber es gibt sich. Es ist finster geworden in Montreal, Monza oder Monaco. Die Zuschauer sind abgewandert. Nichts deutet darauf hin, dass der Regen bald nachlassen könnte. Dieser berühmte monegassische Montrealer oder Monzaraner Regen, der zunächst die Kleider, dann die Haut und ganz allmählich auch deine Muskelfasern durchweicht, wenn du den richtigen Zeitpunkt zum Weggehen verpasst. Sind die inneren Organe erst einmal angegriffen, ist es gewöhnlich zu spät. Noch ist das Rennen nicht beendet. Gleichmäßig wie taiwanesische Digitaluhren drehen die Rennfahrer ihre Runden. Haben Sie Jesus gesehen? Haben Sie Jesus gesehen? einfachen tarokanischen Volkstanz an. Dann tauchst du, lieber Hörer Franz, ganz tief hinab in das, sagen wir ruhig, Meer der Zeit. Monika. Monika. Monika. Monaco. Monaco, Monika. Doch Monika Monza, alias Monaco Monika, die schönste Frau von Montreal, antwortet nicht. Möchtest du ihr zurufen? Und Monika Monza rief er mit gleicher Lautstärke zurück. Dein Jodeln hat sich gar nicht verändert in all den Jahren. Flüsterst du in Monikas womöglich Lichtjahre entferntes Ohr. Und Monika Monza flüsterte mit gleicher Lautstärke zurück. Du mich auch, Franz. Seit du nicht mehr da bist, sagst du. Und deine Stimme klingt jetzt recht wehmütig. Seit du nicht mehr da bist, Monika, stehe ich oft bis tief in die Nacht an den großen Rennstrecken der Vergangenheit. Nimmermüde Rennfahrer drehen sinnlos Runde um Runde. Sie tragen taiwanesische Digitaluhren. Die Zifferblätter leuchten in der Dunkelheit. Langsam aber stetig frisst sich der berüchtigte Monaco-Regen durch Haut und Muskeln zu den inneren Organen durch. Und ich träume von Yoshi Bolz, dem weltberühmten Künstler. Es ist ein gut ausgestatteter Traum mit eigenem Bad und WC. Jeder Patient hat sein eigenes kleines Meer vor dem Fenster. Es erinnert mich sehr an dieses sehr berühmte Sanatorium in der ehemaligen Tarokai. Dieses sozusagen weltberühmte Sanatorium. Als Flitterwöchner hatten wir Anspruch auf das rote Zimmer, das sogenannte Pariser Zimmer. Dieses sozusagen weltberühmte Pariser Zimmer. Aus dem Nebenzimmer waren Tippgeräusche zu hören. Acht Anschläge, mit kleinen Pausen dazwischen. Immerzu acht Anschläge. Da haben wir gewusst, Yoshi Bolz ist wieder an der Arbeit. Du hast angeklopft? Etwa so? Genau so. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Darf man fragen, was Sie da gerade arbeiten, Herr von Bolz? Meinen Sie mich? Sind Sie denn nicht der berühmte Yoshi Bolz? Gestern war ich's, heute bin ich's, morgen fahre ich zu meiner Großmutter aufs Land, um ein wenig Landluft zu atmen, Landbutter zu rühren oder Landeier unter den Rockschößen meiner Großmutter zu verstecken, falls gerade Ostern ist. Kennen Sie die Rockschöße meiner Großmutter? Mit ihren 23 Jahren ist sie nicht nur eine jung gebliebene, sondern eine tatsächlich ungewöhnlich junge Großmutter. In Wirklichkeit könnte ich ihr Vater sein. Ist dir auch klar, dass ich in Wirklichkeit dein Vater sein könnte, habe ich oft und oft in die Rockschöße meiner Großmutter hineingemurmelt. Sie aber lächelt nur ihr seliges, von den Sorgen und Prüfungen eines langen Lebens geläutertes Großmutterlächeln. In Wirklichkeit dürfte sie doch mindestens 63 oder 64 Jahre alt sein. Darf man fragen, was Sie da gerade arbeiten, Herr von Bolz? Ich arbeite da gerade den 1. August. Mein Hauptwerk, wie Sie vielleicht wissen. Wenn man lange genug zum Fenster hinausschaut, kann man es sogar sehen. Die Schweizer haben sofort ihre Fahnen hochgezogen. Ein Meer von Schweizer Fahnen? Weiß mit roten Kreuzen. Wir hatten uns schon gewundert. Oder rot mit weißen Kreuzen, wie es richtig heißen müsste. Wir hatten uns schon gewundert. Es muss sehr anstrengend sein. Tja. Dabei handelt es sich gewissermaßen nur um diese acht Anschläge. Diese sozusagen weltberühmten acht Anschläge? Tja. Es ist wenig verglichen mit der Ewigkeit. Sehr wenig. Dennoch bedarf es mitunter eines ganzen Jahrhunderts. Das verstehen wir nur zu gut. Ich habe übrigens geträumt, ich bin Jesus. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich Joji Bolz bin, der träumt, er sei Jesus. Oder ob ich vielleicht Jesus bin, der jetzt träumt, er sei Joji Bolz. Die chinesische Periode. Richtig. In der christlichen Periode habe ich häufig geträumt, ich sei Jesus, der träumt, er sei Josef, der Mann seiner unbefleckten Mama. Am Anfang war es mir ein bisschen peinlich. Und seither fühlen Sie sich als Schmetterling, Herr von Bolz? Ich fühle mich nicht als Schmetterling. Ich fühle mich Schmetterling. Das ist ein Unterschied. Ich bin. Also bin ich Schmetterling. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Wie lange dauert das schon? Das ist für mich keine Glaubensfrage. Ich meinte, wie lange dauert das schon? Seit wann, Herr von Bolz, fühlen Sie sich Schmetterling? Ich kann es Ihnen vielleicht an einem Beispiel erklären. Nehmen Sie zum Beispiel die Erdäpfel. Die Geheimhaltung der Erdäpfel hat nichts mit Geheimniskrämerei zu tun, sondern ergibt sich zwangsläufig von selbst. Die Erdäpfel halten sich ohne äußeres Dazutun geheim. Das Wissen der Erdäpfel ist in verschlüsselter Form jedem zugänglich. Doch es kann von dem Unwissenden nicht erkannt werden. Die Menge erkennt den Wert des Erdapfels nicht und hält ihn deshalb für einen Erdapfel. Hieße das nicht Erdäpfel und Erdäpfel durcheinander werfen? Oder Erdäpfel mit Erdäpfeln vergleichen, wie es richtig heißen müsste. Ich kann es Ihnen vielleicht an einem Beispiel erklären. Wenn ich keine Noten lesen kann, so berechtigt mich dies nicht, von den Komponisten zu verlangen, sie mögen gefälligst zur Niederschrift der Musik Buchstaben oder Zahlen verwenden, die ich lesen kann. Vielmehr muss ich mich entscheiden, mir entweder die Mühe zu machen, Noten lesen zu lernen, oder aber für immer auf das tiefere Verständnis der Musik zu verzichten. Ebenso verhält es sich mit den Erdäpfeln. Das erklärt manches. Haben Sie jemals ans Fliegen gedacht, Herr von Bolz, in Ihrem Zustand? Als Schmetterling denkt man nicht ans Fliegen. Man fliegt einfach. In Ihrem Zustand? Erstens, schönes Fräulein, hat das mit meinem Zustand überhaupt nichts zu tun. Zweitens verstößt es gegen alle Gebote tarokanischer Höflichkeit, unentwegt in fremden Zimmern fremder Leute Bauch anzustarren. Darf man dennoch fragen, wann es soweit sein soll, Herr von Bolz? Am 1. August. Abends zwischen 8 und 8:30. Es wird einer dieser schönen tarokanischen Sommerabende sein. Die Frauen werden in ihren viel zu dünnen, durchsichtigen Kleidern den Nil entlang flanieren. Wieso denn ausgerechnet der Nil? Das habe ich mich auch schon gefragt. Der Nil ist ein Schreibfluss. Ein bekannter bayerischer Dichter hat ihn vor vielen Jahren entdeckt. Inzwischen flanieren fast alle den Nil entlang, die sich's irgendwie leisten können, und schauen hinein und sehen immer nur sich selbst. Das ist dann jedes Mal eine furchtbare Enttäuschung. Darf man fragen, ob Sie es ganz allein gemacht haben, Herr von Bolz? Ich habe geträumt, ich sei Jesus. Der träumt, er sei Josef. Josef, ja. Josef und Maria. Da ging plötzlich alles wie von selber. Können Sie es ein bisschen beschreiben? Für unsere Hörer. Nur so viel. Das Leintuch hängt heute in einem gläsernen Safe in Florenz. Oder Turin, wie es richtig heißen müsste. Florenz oder Turin, wie es richtig heißen müsste. Es ist völlig unbefleckt. Dieses sozusagen weltberühmte Turiner Leintuch. Mein Hauptwerk, wie Sie vielleicht wissen. Nacht für Nacht habe ich mit meiner Großmutter daran gewebt, an den Ufern des Nil, als dort noch nicht so viele Leute spazieren gingen. Meine Großmutter war damals gerade 17. Sie trug schwarze Seidenstrümpfe aus dem Laden des Strumpfkönigs. Aber das ist eine andere Geschichte. Und nun entschuldigt mich, Kinder, ich habe zu arbeiten. Wir entschuldigen euch, Meister. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Es ist immer wieder erstaunlich, wie rasch so ein Jahrhundert vergeht. Am meisten merkt man es an den Kindern. Wenn die Kinder dann endlich gestorben sind, schaust du auf die Uhr und merkst plötzlich, dass es schon sehr spät ist. Am meisten merkt man es an der Sonne, Oder, falls die Sonne schon untergegangen ist, an den Sternen. Falls nicht Wolken die Sicht auf den Himmel verstellen. Wie reden wir es Zeug, Franz? Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Wir sollten versuchen, das Bett umzustellen. Ich schlafe schlecht. Dadurch verwirren sich meine Träume und die Leute verstehen nicht mehr, was ich sagen will. Vielleicht liegt es an der roten Farbe. Oder am Einfluss dieses weltberühmten Künstlers. Wie hieß er doch gleich? Jesus. Jesus von Nazareth, alias Joshi Bolz. Jahrelang ist er mit seiner alten, gebrechlichen Großmutter den Nil entlang spaziert, als es den Nil noch gar nicht gab. Er hat ein nicht mehr ganz sauberes Leintuch über die Alpen nach Florenz oder Turin getragen, als es die Alpen noch gar nicht gab. Die Italiener haben sofort ihre Fahnen hochgezogen. Ein rätselhaftes Volk, diese Italiener. Die Schweizer sind um nichts besser. Gut, dass Joshi Bolz bei Zeiten um die tarokanische Staatsbürgerschaft angesucht hat. Auf dem Weg nach Italien hat er sich vorübergehend in diesem weltberühmten Sanatorium in der ehemaligen Tarokai einquartiert. Ursprünglich nur für ein paar Tage. Aus den Tagen sind Jahre geworden. Jetzt zählt er praktisch nur noch die Jahrhunderte. So geht es fast allen, die auf dem kürzesten Weg nach Italien wollen. Wie tiefsinnig du manchmal daherredest, Monika. Wie schön du bist in deinen schwarzen Seidenstrümpfen. Wenn Joshi Bolz dich jetzt sehen könnte. Joshi Bolz hat eine ausgesprochene Vorliebe für schwarze Seidenstrümpfe. Sie ziehen sich praktisch durch sein gesamtes Werk. Jedes Mal, wenn er in Florenz oder Turin zu tun hatte, hat er seiner Großmutter ein paar schwarze Seidenstrümpfe mitgebracht. Nur mit diesen Strümpfen bekleidet, ist sie dann nächtelang den Nil entlang flaniert, als dort noch nicht so viel Betrieb war, um den berühmten Künstler zu neuen Werken zu inspirieren. Du solltest auch mitunter in schwarzen Seidenstrümpfen den Nil entlang flanieren, Monika. Monika? Monika! Monika! Zweiter Teil, im Laden des Strumpfkönigs. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es richtig heißen müsste. Mein Name ist Franz. Das ist die Abkürzung für Franzmann, der Franzose, und kommt in allen Sprachen der Erde vor, ausgenommen das Chinesische und einige indische oder afrikanische Dialekte vielleicht. Franz ist ein garantiert unauffälliger Name. Er wird in unserer Familie seit vielen Generationen vom Vater an den erstgeborenen Sohn weitergegeben. Das schau her, ein Franz. Ja, ja, ja, ja. Sagt der Pfarrer, dessen Stimme dir irgendwie bekannt vorkommt. Dann schnappt er dich mit der rechten Hand am linken Bein und schon hängst du kopfüber im Taufbecken, das an diesem Tag ganz aus Marmor ist. Wie immer, denkt der Pfarrer, der aussieht wie der berühmte Künstler Joshi Bolz in seinem weiten, weißen Schmetterlingsgewand. Sagt aber, Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Wir wollen ihn nennen Franz. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Antwortet der Chor der Hinterbliebenen wie aus einem Mund. Dann zieht der Pfarrer ein wenig an deinem linken Bein. Gerade so viel, dass Mund und Nase über dem Weihwasserspiegel zu hängen kommen. Die Hinterbliebenen werfen einen besorgten Blick auf ihre taiwanesischen Digitaluhren. Die Zifferblätter leuchten im Halbdunkel der Sakristei. Dein Kopf ist blau angelaufen, aber du atmest noch. Wie immer, denkt der Pfarrer, sagt aber: Seht an dieses Taufbecken. Es ist heute ganz aus Marmor. Wie immer, antwortet der Chor der Hinterbliebenen wahrheitsgemäß. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn Josef. Und nun zu dir, mein Sohn. Was für einen Tag haben wir heute? Den 6. November, Herr Josef. Antwortest du wahrheitsgemäß. Vollkommen regungslos hängt dein viel zu großer blauer Kopf über dem Taufbecken, das immer noch ganz aus Marmor ist. Dein Atem geht wieder regelmäßiger. Mit festem Griff umklammert die rechte des Pfarrers dein linkes Bein. Und wessen Geburtstag ist dies? Monika Monzas Geburtstag, Herr Josef. Und welche Rolle, mein Sohn, wird diese Monika Monza in deinem künftigen Leben spielen? Keine Ahnung, Herr. Willst du zur Antwort geben? Aber da hängt dein großer blauer Kopf schon wieder bis unter die Kinnlade im Weihwasser. Und welche Rolle, mein Sohn, wird diese Monika Monza in deinem künftigen Leben spielen? Die Titelrolle, Herr Josef. Wo wirst du Monika Monza kennenlernen? In Linz am Nil. Du wirst ihr nachgehen? Im Gegenteil, Herr Josef. Du wirst auf sie zugehen, zaghaft mit gesenktem Blick, wie es deine Art ist, und murmeln: Gegrüßet seist du, Monika Monza, Rose der Tarokai. Der Herr kommt zu dir. Sein Name ist Franz. Der spinnt ja. Ja, ja, ja, ja, wird Monika Monza sagen und weitergehen. Immer den Nil entlang, ohne sich noch einmal umzudrehen. Nach dir, armer, blauköpfiger Franz. Ja, ja, ja, ja. Immer den Nil entlang, in ihrem viel zu dünnen, durchsichtigen Kleid, an diesem schönen, tarokkanischen Sommerabend. Und keinem wird auffallen, dass der Nil zu fließen aufhört in diesem Augenblick. Keiner bemerkt das plötzliche Stocken im raschen Flug der Möwen über dem Fluss. Niemand hört die Stille, die sich ausbreitet über der großen Stadt Linz. Die Sonne verdunkelt sich, das Gras hört zu wachsen auf und die Erde ist wiederum wüst und leer. So ungefähr jedenfalls. Ich könnte ihr nachgehen. Versuch's doch. Sie überquert den Taubenmarkt, biegt ein in die... In die Herrengasse, Franz. Herrengasse. Was macht Monika Monza in der Herrengasse? Spazieren gehen. Sie geht spazieren. Was denkt sie? Sie denkt... Gegrüßet seist du, Monika Monza, Rose der Tarokai. Ein seltsamer Mensch mit diesem bläulichen Kopf. Aber seine Augen sind schön. Menschen mit schönen Augen sind selten heutzutage. Gegrüßet seist du, Monika Monza, Rose der Tarokai. Mag sein, er ist als kleines Kind in den Nil gefallen. Denkt sie. Aber dieser Satz hat sich eingenistet in ihrem Kopf. Gegrüßet seist du, Monika Monza. Es ist ein kleiner, zerbrechlicher Kopf, nur durch eine dünne, an manchen Stellen fast durchsichtige Haut abgeschirmt gegen die Welt. Wie alle Köpfe der ehemaligen Tarokai. Mag sein, er war als zweitältester Sohn einer kinderreichen tarokkanischen Bauernfamilie dazu bestimmt, Priester zu werden und rettet sich nun in die Dichtkunst. Oder versucht es zumindest und findet die richtigen Worte nicht. Gegrüßet seist du, Monika Monza, Rose der Tarokai. Das kann ein jeder sagen, obwohl es zufällig noch keiner gesagt hat. So viele junge Männer in der großen Stadt Linz, die sich Rettung erhoffen von der Dichtkunst. Dann schlendern sie an einem dieser berühmten Sommerabende den Nil entlang, auf der Suche nach dem neuesten Gedicht. Und im Vorübergehen fällt ihr Blick, wie zufällig, auf diese wirklich schön gewachsenen, von den Knien an aufwärts, vielleicht eine Spur zu üppig geratenen Beine unter dem viel zu dünnen, durchsichtigen Kleid. In derselben Nacht noch setzen sie sich hin und schreiben einen mindestens 30 Seiten langen Brief. Liebe Monika, deine Beine sind die schönsten in Linz am Nil. Aber darum geht es mir nicht. Schreiben sie. Dann zeugen sie rasch hintereinander drei Kinder, die sie schon am Morgen beim Frühstück zusammenschreien, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Und es dauert nicht lange, 13, 14 Jahre vielleicht, da verspüren die Kinder selber den heftigen Wunsch, ein Dichter zu werden. Ein bedeutender Sohn der großen Stadt Linz, denken sie, ein Nilgeborener mit einem Denkmal mitten am Taubenmarkt zwischen dem Würstelstand und der Straßenbahnhaltestelle. Die Dichtkunst wird mich retten, denken sie, und onanieren drauf los, mit bläulichen Ringen unter den Augen, Nacht für Nacht. Aber die Dichtkunst verweigert sich. Dein Wunsch ist nicht heftig genug, sagt sie. Dein Kopf viel zu blau. Dein Einsatz lächerlich gering. Du bist schlimmer noch als dein Vater, der dich zusammengeschrien hat jeden Morgen beim Frühstück. Und der war schon schlimm genug. Dann kommt dieser berüchtigte Sommerabend. Diese wunderbaren, von den Knien an aufwärts eine Spur zu dick geratenen Beine, die schönsten Beine in Linz am Nil. Es kommt Ihnen so vor, als hätten Sie diesen Satz schon irgendwo einmal gelesen und Sie schlucken ein paar Mal leer. In diesem Augenblick hört der Nil zu fließen auf. Aber die Möwen fliegen ungeniert weiter. Da nehmen sie sich ein Herz und räuspern sich und machen den Mund auf und murmeln irgendetwas. Aber gegrüßet seist du Monika Monzer, Rose der Tarokai. Das hat noch keiner gesagt. Sein Name ist Franz, ein ziemlich gewöhnlicher Name. Er hat diesen treuherzigen, tarokanischen Dackelblick. Ja. Das machen vielleicht die bläulichen Ringe unter den Augen. Und ich liebe immer noch diesen Strumpfkönig. Bevor wir die Taufe beenden, wollen wir hören, wie Monika Monza diese unglaublich günstigen Seidenstrümpfe gekauft hat. Eine alte Geschichte, Herr Josef. Ich zähle erst 7 Tage und erinnere mich an nichts. 7 Tage sind ein biblisches Alter, mein Sohn. Das weißt du so gut wie ich. Wir hören. Was Sie hören, ist das Rauschen der Stille, Herr Josef, sonst nichts. Der Chor der Hinterbliebenen hat die Sakristei verlassen. Keiner, der uns zuhört auf der ganzen Welt. Irgendeiner ist immer da, der dir zuhört, mein Sohn. Wo hat Monika Monza diese unglaublich günstigen Seidenstrümpfe gekauft? Die Schwarzen? Ja, die Schwarzen. Da müsste ich nachdenken. Denk nicht nach. Sag irgendetwas. Im Laden des Strumpfkönigs. Im Laden des Strumpfkönigs. Herrengasse 10. Und was tat der Strumpfkönig? Tat? Was sagte er, als Monika Monza die schwarzen Strümpfe gleich anprobieren wollte? Mitten im Laden, vor all den Leuten. Er sagte, Doppelpunkt, darf ich Sie auf einen Kaffee einladen, schönes Fräulein. Und Monika Monza antwortete... Nein, danke. Ich trinke eigentlich sehr selten Kaffee. Das ist aber wirklich schade, antwortete der Strumpfkönig. Und warf alle Leute aus dem kleinen Laden in der Herrengasse in Linz am Nil. Nur zum Frühstück trinke ich manchmal Kaffee. Er warf alle hinaus und verriegelte die Türe, dann gingen die beiden einen Kaffee trinken. Jedenfalls hat sie das damals erzählt. Was hat sie sonst noch erzählt? Dass es sehr schön war mit dem Strumpfkönig. Ganz toll, sagte sie. Und? Dass er ihr jedes Mal neue Strümpfe geschenkt hat. Die durfte sie dann gleich anbehalten. Wo? Wo? Auf dem Teppich, auf dem Sofa, auf dem Tisch vielleicht. Manchmal, ich war nicht dabei. Oder draußen im Wald. Auf dem weichen, moosigen Waldboden, Franz. im Heidelbeerdickicht. Monika Monza in ihren neuen seidenen Strümpfen. Sonst nichts, Franz. Über ihr nur der Himmel, die Baumkronen. Der Strumpfkönig. Sonst nichts. Immer noch eifersüchtig auf den Strumpfkönig, mein Sohn? Ich war damals Briefträger. Und er bereits Strumpfkönig. Keine Chance, wie? Ich wollte berühmt werden. Mit Radfahren oder Gedichte schreiben. Irgendetwas, nur kein Briefträger bleiben. Nur kein Strumpfkönig werden. Insgeheim hast du Männer wie den Strumpfkönig immer verachtet. Umso schlimmer für dich, Franz. Umso schlimmer. Von Kindheit an werde ich die Frauen lieben. Ihre Beine. Ihren vollkommen harmonischen, durch nichts aus dem Gleichgewicht zu bringenden Gang, wenn sie an langen Sommerabenden den Nil entlang flanieren. Spazieren. Flanieren, Herr Josef. Ich habe es bei François Truffaut abgeschrieben. François, das kommt von Franzmann. Er wird an Krebs sterben, ehe du das 30. Jahr vollendet hast. Ich werde 30 sein, ohne Monika Monzas Beine berührt zu haben. Ein einziges Mal Monika Monzas Beine mit meinen Händen berühren. Sie streicheln, vom Knöchel an behutsam, nilaufwärts, gegen den Strom, Herr Josef. Der Nil ist mein Schreibfluss. Ich bin persönlich dafür verantwortlich, dass er nicht austrocknet. Aber das können Sie nicht verstehen. Und dieses sozusagen weltberühmte Sanatorium? Die Flitterwochen, mein Sohn? Das rote Zimmer? Das Wesen der Erdäpfel? Ohrentheater, Herr Josef, ordinäres tarokanisches Ohrentheater. Alles erfunden und erlogen und so nebenbei hingeschrieben an einem dieser legendären Sommerabende, als der Nil plötzlich zu fließen aufhörte und es aussah, als würden die Möwen jeden Augenblick tot ins Wasser fallen. Aus unerklärlichen Gründen flogen sie aber pausenlos weiter, immer den Nil entlang. Es wäre nicht das Geringste passiert, und es war ja tatsächlich nicht das Geringste passiert, wenn man davon absieht, dass die Kleider der Frauen in diesem Sommer womöglich noch eine Spur dünner waren als im Sommer davor. Das geht nun schon viele Sommer so, dass die Kleider der Frauen von Sommer zu Sommer eine Spur, eine winzige, nur dem Liebhaber tarokanischer Frauenbeine auf den ersten Blick erkennbare Nuance dünner und damit durchsichtiger werden als im Sommer davor. Und die Mathematiker unter den Liebhabern der Frauenbeine, deren es nicht wenige gibt im Zeitalter des tarokanischen Ohrentheaters, haben längst ausgerechnet, wie viele Sommer es noch dauern wird, bis die Tarokanerinnen zum ersten Mal ganz ohne Kleider zu ihren inzwischen sozusagen weltberühmten Nilspaziergängen ausschwärmen. Und sie wissen nicht recht, ob sie sich auf diesen Sommer der Sommer, auf den ersten vollständig kleiderlosen Sommer in der jahrhundertelangen Geschichte tarokanischer Nilspaziergänge freuen, oder ob sie sich davor fürchten sollen. Schämen sollten sie sich, diese tarokanischen Frauen. Die Frauen können nichts dafür, heiliger Josef. Es ist ein Naturgesetz, dass die Kleider jedes Jahr dünner werden. Und wenn sie ganz dünn geworden sind, werden sie plötzlich wieder dick. Gelobt sei Jesus Christus. Gelobt sei Jesus Christus. Mit diesen Worten beginnt auch mein Stück für tarokanisches Ohrentheater, falls es jemals aufgeführt wird. Sie spielen den Schmetterling, Herr Josef. Gelobt sei Jesus Christus, sagt Monika Monza. Eine Tür fällt knarrend ins Schloss. Dann sind zum ersten Mal diese berühmten 8 Anschläge zu hören. Etwa so. Genau so. Ich bin auf der Suche nach dem berühmten Künstler Joji Bols, sagt Monika Monza. Darauf Sie? Da sind Sie hier leider völlig falsch, schönes Fräulein. Das ist ein Sanatorium. Mein Name ist Josef. Man nennt mich den Strumpfkönig in Linz am Nil. Nehmen Sie Platz. Trinken Sie einen Kaffee mit mir? Nein, danke. Ich lebe auf dem Lande und trinke eigentlich sehr selten Kaffee. In Wirklichkeit könnte ich seine Großmutter sein. Wessen Großmutter? Joshis Großmutter. Die Großmutter des berühmten Künstlers Joschi Bolz. Aber das können Sie als Strumpfkönig nicht verstehen. Dritter Teil: In der Papierfabrik. Taufe wirst du in einem einfachen Weidenkörbchen an einer dieser berühmten Autorennstrecken ausgesetzt. Monza, Montreal oder Monaco. Irgendetwas mit Mon wie Monika. Obwohl du dich im Augenblick überhaupt nicht an diese Frau erinnern kannst. Kaum liegst du in deinem Körbchen, beginnt es auch schon zu regnen. Sieh an, es regnet, sagt der Pfarrer, den du von Anfang an nicht gemocht hast, weil er aussieht wie ein bankrotter Strumpfkönig in seinem weiten Schmetterlingsgewand. Denkt aber... Es ist jedes Mal dasselbe. Mit dem Geborenwerden setzt das Sterben ein. Und du schaust den jungen Leuten zu, wie sie langsam Nil abwärts treiben, in ihren handgeflochtenen Weidenkörbchen. Und du weißt, dass du ihnen beim Sterben zuschaust, die ganze Zeit. Und es will dir das Herz abdrücken. Und nach wenigen Jahrzehnten sind sie tatsächlich tot. Ja, ja, ja, ja! Wieso denn ausgerechnet der Nil? Rufst du dem zufällig vorbeikommenden taiwanesischen Rennfahrer nach. Noch leuchten seine Bremslichter in der Dunkelheit. Wieso denn ausgerechnet der Nil? Diese Frage wirst du dir in deinem späteren Leben noch öfter stellen. Montreal und der Nil, Monaco und der Nil, Monza und der Nil. Wie immer du es drehst und wendest, es passt nicht zusammen. Du auf dein Schüssel, steck rein den Schlüssel. Es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt, wirst du viele Jahre später deinen Enkelkindern erzählen. Du auf dein Schüssel, steck rein den Schlüssel. Als dieses Gefühl, Tag und Nacht dahin zu treiben, in einem handgeflochtenen Weidenkörbchen, beständig vom Nilwasser umspült, du auf dein Schüssel, steck rein den Schlüssel. Und immer das gleiche Lied, das einschläfert und im Ohr bleibt, jahrzehntelang. Du auf dein Schüssel, steck rein den Schlüssel. Obwohl du kein Wort verstehst. 40 Tage und Nächte treibst du in deinem Weidenkörbchen Nil abwärts, wie es der Brauch ist. Dann landest du in diesem eigenartigen Dorf mit der 100 Jahre alten Papierfabrik. Dein Vater, der Papierfabrikant, wartet schon vor der Haustür. Deine Mutter, die Papierfabrikantin. Wieso denn ausgerechnet diese tarokanischen Papierfabrikanten? Diese Frage wirst du dir in deinem späteren Leben noch öfter stellen und dabei stets das Bild des Vaters vor Augen haben, wie er mit gespreizten Beinen vor der Haustür steht, als wäre er immer schon so dagestanden. Und würde sobald auch nicht wieder weggehen. Die linke Hand hat er tief in die Hosentasche versenkt. Mit Daumen und Zeigefinger der rechten bohrt er unentwegt in der Nase. Neben ihm die Mutter, immerzu lächelnd, die Hände vor der Brust zusammenschlagend, mit kleinen Verbeugungen gegen den Nil. Ja, ja, ja. Und im Hintergrund, im Halbdunkel des Hauseingangs verborgen, der Großvater, ebenfalls nasenbohrend. Während die Großmutter, chronisch zuckerkrank und bettlägerig seit vielen Jahren, nicht zur Ankunft des ersten Enkelkindes erschienen ist. So kommen also die Kinder zur Welt, sagt die Mutter und schlägt zum ich weiß nicht wievielten Mal die Hände vor der Brust zusammen und macht eine kleine Verbeugung gegen den Nil, der in Wirklichkeit überhaupt nichts dafür kann. So kommen also die Kinder zur Welt, sagt sie, obwohl sie es besser wissen müsste, mit ihren bald 25 Jahren, und kniet nieder am Ufer des Flusses Nil, der an diesem Morgen so knapp vor der Haustür des Fabrikantenhauses vorbeifließt, wie noch nie in den letzten 100 Jahren. Unter was für ein Volk von Nasenbohrern bin ich da geraten? Denkst du, sagst aber nichts, weil diese Leute dich sowieso nur missverstehen würden. Da schau her, sagt die Mutter. So ein hübsches Weidenkörbchen. Ja, ja, ja, ja. Nun bin ich also Mutter geworden. Und niemand hätte gedacht, dass es so einfach ist. Dann streckt sie die Arme nach dem kleinen Kind in dem Körbchen aus. Und du weißt plötzlich, dass du dich vor diesem Augenblick schon lange gefürchtet hast. Da schau her. Ein Franz. Es hat den Anschein, als hätte dich jetzt auch der Vater bemerkt. Er zwickt dich liebevoll in die Nase, ohne sich einen Schritt von seinem angestammten Platz vor der Haustür wegzubewegen. Dann steckt er die rechte Hand in die Hosentasche und beginnt mit der linken in der Nase zu bohren. Nie sind ihm die Schenkel der Mutter so dick vorgekommen wie an diesem Morgen. Ihr Kleid ist viel zu dünn für die Jahreszeit. Sie sollte wollene Strümpfe tragen, nicht seidene wie im Sommer. Aber das lässt ihre Eitelkeit nicht zu. Eigentlich müsste der Nil jetzt zugefroren sein. In Wirklichkeit aber scheint die Sonne. Und das Wasser ist warm, wie im August. Das ist ungewöhnlich, hörst du den Großvater vom Hauseingang her murmeln, in seinem breiten, tarokanischen Dialekt. Er trägt seit neuestem eine dieser taiwanesischen Digitaluhren. Beim Nasenbohren leuchtet das Zifferblatt im Halbdunkel des Hauseingangs. Ein richtiges Theater? Denkst du, sagst aber nichts, weil du dich vor diesen Leuten auf keinen Fall bloßstellen willst, in deiner hoffnungslosen Lage als neugeborenes Kind. Sie inszenieren ein richtiges Theater, diese Papierfabrikanten, damit ich mir alles genau einpräge. Und es später einmal wahrheitsgemäß aufschreiben kann, wenn ich ein Dichter geworden bin. Sie haben extra den Nil umgeleitet, um eines Tages in die tarokanische Literaturgeschichte einzugehen. Fehlte noch, dass die Mutter in schwarzen Seidenstrümpfen ans Ufer käme, um diese Jahreszeit. Irgendwer hat jetzt auch noch die Großmutter aus dem Bett gehoben in ihrem Krankenzimmer im zweiten Stock des großen Fabrikantenhauses und über all die Treppen an den Nil heruntergetragen. An ihrem linken Fuß fehlen 4 Zehen. Es hängt mit dieser furchtbaren Zuckerkrankheit zusammen. Sie darf nie mehr als 10 Decker von irgendeiner Mahlzeit essen. 10 Decker am Morgen, 10 Decker zum Mittag und 10 Decker am Abend. Ein Witz für eine Frau vom Gewicht und Umfang meiner tarokanischen Großmutter. Ende Dezember, wenn der Nil zufriert, werden diese Nasenbohrer, die barmherzigen Brüder in Linz am Nil, ihr die 5. Zehe abschneiden. Nächstes Jahr kommen die Zehen des rechten Fußes dran und dann muss sie sterben. Aber sie hat ein gutes Herz, sagt deine Mutter, die Papierfabrikantin, die ihre Schwiegermutter nie ausstehen konnte. Man sieht es an ihren Augen. Ja, ja, ja, ja. Damit ist das Theater beendet. Von jetzt an läuft alles programmgemäß. Im Alter von 3 Jahren nehmen die Eltern dich zum ersten Mal mit nach Mariazell. Später dann nach Maria Tafel. Immer wieder Maria Tafel, Maria Zell, der Traunsee und der sogenannte Dreisesselberg, ein mächtiger Granitblock am Schnittpunkt der Länder Bayern, Böhmen und Tarokai. Mit 4 schleppt dein Vater, der Papierfabrikantensohn, dich zum ersten Mal an eine dieser berühmten tarokanischen Autorennstrecken. Es regnet in Strömen. Dein Kopf ist nass, deine Lippen ganz blau, sagt die Mutter. Du hast zu wenig rote Blutkörperchen. Jedes Mal, wenn meine Lippen blau anlaufen und die Zähne aufeinander klappern vor Kälte, kommt sie mit ihren roten Blutkörperchen daher. Zu viel weiße, aber zu wenig rote Blutkörperchen. Ja, ja, ja, ja. Und überhaupt viel zu dünn, sagt der Großvater, für einen zukünftigen Papierfabrikanten. Ein Papierfabrikserbe muss sich bei Zeiten so viel Gewicht anessen, dass die Papierarbeiter schon beim Anblick seiner mächtigen Erscheinung zu zittern beginnen und jeden Gedanken an ein Aufbegehren gegen seine Person und gegen seine Fabrik fallen lassen, bevor er noch die Schwelle ihres Bewusstseins überschritten hat, pflegte der Großvater zu sagen, hörte, während er sprach, aber keinen Augenblick damit auf, in der Nase zu bohren, sodass die Papierarbeiter denken mussten, das muss ein mächtiger Mann sein, der sich leisten kann, am hellichten Tag in der Nase zu bohren und seinen dicken Bauch spazieren zu tragen, zwischen den unermüdlich rotierenden Walzen zur Fabrikation nilwassergebleichter, sonnengetrockneter Spezialpapiere, wie der Großvater sie damals in der ganzen Tarokai vertrieb. Der Name des Großvaters war ein Begriff in der tarokanischen Papierbranche, sein Bauch ein allseits respektiertes Symbol erfolgreichen tarokanischen Unternehmertums. Die Papierfabrik floriert wie noch nie in den letzten 100 Jahren. Doch dann kommt diese Nacht vom 31. Juli auf den 1. August, im 6. Jahr nach der Ankunft unseres kleinen Franz am Nil. Der Großvater ist tot, flüstert die Mutter mit einer Stimme, die dir irgendwie fremd vorkommt. Mitten in der Nacht kommt sie an dein Bett und rüttelt dich an der Schulter und flüstert: Der Großvater ist tot. Du spinnst ja, antwortest du in dem breiten tarokanischen Dialekt, den sie dir in diesen 5,5 Jahren beigebracht haben, und tust so, als hättest du kein Wort verstanden, obwohl du augenblicklich alles verstanden hast. Und noch einmal, sagt die Mutter mit dieser seltsamen fremden Stimme, die gar keinen Zweifel an der Wahrheit ihrer Worte zulässt. Wach auf! Der Großvater ist tot! Mir ist so schlecht, soll der Großvater zur Großmutter gesagt haben. Eine Minute später war er tot. Mir ist so schlecht. Das waren also die letzten Worte meines tarokanischen Großvaters. Vorher ist er noch im Wirtshaus gewesen, wie an allen Sonntagen seines kurzen Fabrikantenlebens. Dann hat er sich zur Großmutter ins Bett gelegt und plötzlich ist ihm schlecht geworden und bald darauf war er tot. Was für ein Unglück für die Papierfabrik. Was für ein Unglück für deinen Vater. Der hatte zwar auch einen Bauch, aber dieser Bauch war mit Luft gefüllt. Der hat Luft im Bauch, sagten die Papierarbeiter und lachten hinter seinem Rücken, wenn der Vater nasenbohrend zwischen den ewig rotierenden Papiermaschinen entlang flanierte. In all den Jahren der Herrschaft des Großvaters hat kein Arbeiter jemals zu lachen gewagt. Und nun, da sie einmal damit angefangen haben, hören sie überhaupt nicht mehr auf. Du musst endlich etwas unternehmen, flüsterte die Mutter mit ihrer seltsam fremden Stimme. Aber der Vater klagte nur von Neuem über seine Blähungen. Diese furchtbaren, ganz unerträglichen, von Tag zu Tag unerträglicheren Blähungen, sagte er, wenn die Mutter ihn wegen des Gelächters der Papierarbeiter zur Rede stellte und dass er aus gesundheitlichen Gründen die Fabrik nun wohl bald werde zusperren müssen. Du bist noch nicht 7 Jahre alt und immer noch dünn wie am ersten Tag. Da wird die Papierfabrik tatsächlich zugesperrt. Die Arbeiter werden nach Hause geschickt. Viele von ihnen weinen bitterlich und bitten den Vater um Verzeihung. Aber alle wissen, dass das nur nichts mehr hilft. Und kaum hat der Vater ihnen den Rücken zugekehrt, da lachen sie auch schon wieder. Ein Papierfabrikant ohne Papierfabrik. So gelacht haben wir schon seit 2 oder 3 Jahren nicht. Seit dem Tod des Großvaters haben wir nicht mehr so gelacht, sagen die Papierarbeiter. Dann gehen sie nach Hause und suchen sich anderswo Arbeit. Papierfabriken gab es genug in der ehemaligen Tarokai. Und Papierarbeiter, die so schmerzlich weinen, und gleich darauf wieder so von Herzen lachen konnten, waren überall gern gesehen. Vierter Teil: Am Nilknie. Am Nilknie, einer kleinen Flussbiegung am Oberlauf des Nil, nicht weit von der Papierfabrik des Großvaters, liegt die Schleiferei. Und davon, liebe Hörerinnen und Hörer, ein anderes Mal mehr. In der Schleiferei, mein Sohn, ist dir Monika Monzer zum ersten Mal erschienen. Davon solltest du deinen lieben Hörerinnen und Hörern unbedingt erzählen. Sie, Herr Josef? Du darfst jetzt Joschi zu mir sagen, mein Sohn. Am Nilknie, einer markanten Flussbiegung am Oberlauf des Nil, die im Volksmund auch Schlögener Schlinge genannt wird, befindet sich die sogenannte Schleiferei. Dort ist mir Monika Monzer zum ersten Mal erschienen. Sie war gerade mit dem Melken der Ziegen beschäftigt, wie alle Mädchen in der Schleiferei der sogenannten A-Schleife. Keiner weiß, weshalb die A-Schleife A-Schleife heißt, denn eine B-Schleife, das wissen wiederum alle, hat es in dem kleinen Dorf mit der 100 Jahre alten Papierfabrik nie gegeben. Es ist einer jener schönen Sommerabende. Es ist einer dieser schönen Sommerabende, wie sie so häufig vorkamen in der ehemaligen Tarokai. Monika Monzer kniet hinter der Ziege, einer von 200 oder 300 Ziegen, die Tag und Nacht mit dem Schälen der Baumstämme beschäftigt waren, die später dann in der Fabrik des Großvaters zu Papier verarbeitet werden sollten. Sie hat den Melkkübel zwischen die Beine geklemmt. Ein zweites Mädchen hält die Ziege vorne am Hals. Der Melkkübel glänzt wie... Wie flüssiges Silber. Wie flüssiges Silber in der tarokanischen Abendsonne. Du bist jetzt 5 Jahre alt. Nächstes Jahr um diese Zeit wird der Großvater tot sein und jeden Augenblick kann das flüssige Silber sich über Monika Monzers Beine ergießen, von denen du nun ein Leben lang nicht mehr loskommst. Jedenfalls versuchst du das deinen Hörern weiszumachen. Wenige Wochen nach dem Tod des Großvaters setzt das Lachen der Arbeiter ein. Mit den Blähungen des Vaters wird es nun von Tag zu Tag schlimmer. Das Schicksal der Papierfabrik ist besiegelt. Ein Luftballon, sagen die Arbeiter, wenn der Vater seinen grotesken Bauch zwischen den unermüdlich rotierenden Papiermaschinen spazieren trägt. Und manchmal sieht es so aus, als würde er jeden Moment abheben und aufsteigen, hoch über die Köpfe seiner Arbeiter bis an die Decke der Fabrikshalle und dort oben kleben bleiben für immer. Doch bevor es soweit kommt, wird Monika Monzer von einem jungen Lastwagenfahrer nach Adnang Puchheim entführt. Adnang Puchheim ist ein Eisenbahnknotenpunkt in der inneren Tarokai. Es kommt später immer wieder in deinen Hörspielen vor, an denen außer Adnang Puchheim fast alles erfunden und erlogen und mit der linken Hand hingeschrieben ist. An einem dieser unverzeihlich schönen Sommerabende, obwohl du von Natur aus ein Rechtshänder bist. 7 Akte hat ein jedes dieser Hörspiele und in jedem Akt kommt mindestens einmal Adnang Puchheim vor. Am Ende eines jeden Aktes erklingen einige Takte tarokanische Volksmusik. Etwa so. Am Anfang des nächsten Aktes tritt jeweils ein anonymer Nachrichtensprecher auf und sagt: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. In der Mitteleuropäischen Republik Tarokai hat sich 70 Jahre nach Abschaffung des sogenannten Normal-Tarok-Spiels und der damit verbundenen Einführung der direkten Wahl der vier Könige durch das tarokanische Volk noch immer nichts zum Besseren gewendet. Strom und Butter sind schon wieder teurer geworden. Und gab eine tarokanische Kuh am 1. August des Jahres 1985 noch durchschnittlich 15 Liter Milch, so gibt sie heute, am 1. August 1986, nur noch 5 Liter. Niemand vermag dieses Phänomen zu erklären. Hören Sie nun aber den Bericht unseres Korrespondenten Joshi Bolz. Das war Monika Monza, ein Hörspiel im tarokanischen Stil von Franz Zalto. Musik Peter Zwetkow. Die Rollen und ihre Sprecher waren der Sprecher Franz, Fritz Friedl, der Hörer Franz, Florentin Groll, Monika Monza, Doris Meyer, Joshi Bolz, Ernst Anders und Nachrichtensprecher Roland Machatschke. Regie führte Stefan Heilmann.